Thank you.

Willkommen zum Ende von Teil 1 unserer Sendung Raga-CDs des Monats, Prinz der südindischen Klassik, eine Biografie von G.N. Balasubramanian. Nach einer kurzen Pause geht's weiter mit Teil 2. Jagarnatu, Jali.